So, okay. Von meiner Seite her passt's. Ich bin auch bereit eigentlich. Wir können miteinander reden. Das finde ich spannend. Wirklich. Man hört auch seine eigene Stimme. Ja. Ja. Und das ist auch gut. Man hört sich sehr gut. Dann weiß man, was man sagt. Genau. Das ist wirklich akustische Kommunikation. So ist es. Und keine Bilder. Wahnsinn. Bilder machen oft viel Nebel. Weil es und lenken auch ab. Ja. Die Bilder haben auch ihre eigene Botschaft. Ja, natürlich. Wenn der Mensch sympathisch oder irgendwie, ja, das ist gut. Und die Stimme ist eine Reduktion auf sachliche Inhalte. Sachliche Inhalte, aber auch Emotionen, man spürt schon viel. Auf jeden Fall. Also. Nee, ich weiß, dass sie auch das gerne machen, man merkt das. Ja, ja. Das ist wirklich gut. Ich bin mal gespannt. Ja, ich auch. Lob und Tadel. Heute zum Thema, ja, was ist denn unser Thema, Herr Professor Aslan? Ich glaube, wir reden über islamische Religionspädagogik hier in Österreich. Und hier an der Universität Wien. Wien. Herzlich willkommen. Danke sehr für die Einladung. Nee, ich freue mich, dass Sie hier sind. Wirklich. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich habe mich nämlich schon sehr darauf gefreut, weil ich habe ein paar Fragen mitgenommen für Sie aus unserer Schule. Ich arbeite am Abendgymnasium an einer Schule für Menschen ab 17 Jahren. Und da gibt es ein paar Fragen, die wir alle nicht beantworten können. Ich hoffe, dass das kann. Na, vielleicht haben Sie neue Fragen. Also es muss im Gespräch können auch meine Fragen entstehen, weil ich mich wirklich, das interessiert mich, was an den öffentlichen Schulen passiert. Ja. Vor allem in den letzten Tagen haben wir so viele Entwicklungen, was die Radikalität unter muslimischen Jugendlichen betrifft. Jede Menge Rückmeldungen aus den Schulen. Deshalb interessiert mich auch, ja, was Sie aus Ihrer Schule berichten. Ja. Vielleicht vor allem auch für die Jugendlichen in diesem Alter, der Abendschule. Das ist sehr, sehr spannend für bestimmte Gruppe von Menschen, nicht? Die Abendschule war lange Zeit eine Schule für Berufstätige Österreicher, die einen Beruf hatten und am Abend die Matura nachmachen wollten. Mhm. Und sie hat sich in den letzten Jahren ganz stark gewandelt zu einer Schule für alle, die den Standardbildungsweg nicht machen. Mhm. Und gerade in den ersten Semestern haben wir viele Menschen mit Migrationshintergrund. Wie hoch ist der Anteil eigentlich der Menschen mit Migrationshintergrund? In den ersten Semestern sehr, sehr hoch. Besonders in den Vormittagskursen, die wir jetzt auch haben. Voller Mädchen. Genau. Ja. Und warum wissen Sie das? Weil die Mädchen einiges nachholen wollen, nicht? Weil man sie jahrelang in Österreich, überhaupt in den islamischen Kulturkreisen, vernachlässigt hat. Daher wollen diese junge Frauen etwas mehr machen, was ihre Mutter vielleicht nicht machen konnten. Genau. Und in den zunehmenden Semestern, da wird's dann, also in den höheren Semestern, wird dann der Anteil geringer, weil wir eine hohe Dropout-Quote haben. Die Matura ist wirklich eine Vollmatura, wie in Österreich. Auch hier, bald haben Sie auch Zentralmatura oder haben Sie damit angefangen? Das kommt dann bei uns auch, ja. Unsere Kurse sind schon. Ich muss ein bisschen hier noch drehen an meinen Reglern. Irgendwas ist da noch. Das heißt, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund können ihren Ansprüchen nicht entsprechen? Oder ich würde es worauf führen Sie das zurück? Ich würde es umgekehrt sagen. Unsere Ansprüche sind nicht passend für diese Menschen, die wir in diesen ersten Semestern verlieren. Es ist umgekehrt. Was heißt das? Dass wir sagen eigentlich, im bestehenden Schulsystem würden wir sagen, wie Sie eben sagen, es gibt Defizite, sie erfüllen unsere Ansprüche nicht. Es ist aber meines Erachtens so, dass die Gesellschaft sich so gewandelt hat, dass die Schule nicht mehr den Ansprüchen dieser Menschen genügt. Oder Erwartungen vielleicht auch. Die Erwartungen kennen wir nicht gut, dieser Menschen. Das ist unser erstes Defizit. Aha. Wir glauben zu wissen, dass diese Menschen Matura machen möchten. Wir sind uns aber da nicht ganz sicher. Aber warum wollen Sie einfach Matura machen? Hat man Sie danach gefragt? Mit welcher Erwartung wollen Sie einfach Matura? Ich weiß es nicht. Allgemein gilt Matura als Zugang zu höherer Bildung. Ja, denke ich mir auch. Und die Leute, die bei uns Matura wirklich machen, haben wirklich alle Fähigkeiten, diesen Zugang positiv zu nützen. Mhm. Also wenn man bei uns bei der Matura dabei ist, sagt man ja, das spürt man. Und da ist es wirklich Migrationshintergrund oder nicht. Das ist ganz egal. Es sind alle fähig, sie wirken kompetent, an höherer Bildung teilzunehmen. Und können Sie Unterschiede erkennen zwischen beiden Zielgruppen, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund oder wenn man sagen kann, die halt Einheimischen, die sind auch eigentlich einheimisch, weil sie hier geboren, aufgewachsen sind. Aber sind diese Differenzen erkennbar für eine Lehrerin oder für einen Lehrer? Welche Differenzen noch einmal? Zum Beispiel, dass Sie haben davon berichtet, dass Sie einfach vielleicht, okay, die Schule entspricht nicht deren Erwartungen. Sie haben es so formuliert, habe ich gesagt, ob die andere Zielgruppe einfach eine andere Einstellung haben, dass sie sagen, Mensch, die Schule versteht uns halt gut. Wissen Sie, wie ich meine? Zum Beispiel Österreicher ohne Migrationshintergrund und Österreicher mit Migrationshintergrund. Kann man Unterschiede im Lehrverhalten der Schülerinnen und Schüler, gewisse Differenzen erkennen? Nein. Dass man sagt, einfach Kinder mit einem türkischen Hintergrund lernen anders. Das heißt nicht unbedingt, dass es negativ ist. Ja, ich weiß anderes schon. Sein muss nicht unbedingt negativ sein. Anderes Sein kann man auch als Bereicherung verstehen. Mhm. Nicht nur in den persönlichen Beziehungen, sondern überhaupt im Bildungssystem, dass anderes Sein als Bereicherung wahrnimmt und darauf auch dementsprechend reagiert. Also ich sehe schon, wir sind schon genau beim Kern der Sache. Es gibt zwei Antworten. Die eine ist Nein und die andere ist Ja. Die Antwort mit Nein, insofern, dass Menschen mit Migrationshintergrund, die einen hohen Bildungsanspruch haben, aus ihrer Familie, okay, nicht unterscheidbar sind von österreichischen, in Österreich geborenen Menschen, die immer schon in Österreich waren, die Familien. Das heißt, im Menschen mit hohen Bildungsidealen geht es gut bei uns. Und da ist es ganz egal und es gibt keine Unterschiede ob in der Herkunft. Okay. Aber jetzt gibt es Menschen, die aus einer, wo dieses Bildungsideal nicht in der Familie vorhanden ist. Mhm. Da gibt es auch genug in Österreich Menschen, die österreichisch sind, die man sagt das jetzt nicht mehr, aber man sagte früher bildungsferne Schichten. Mhm. Und da verstehen wir einander sehr gut und wir versuchen, weil wir im selben Kulturkreis sind, diese Menschen zu fördern und möglichst für Bildung zu begeistern. Das ist interessant, ja. Aber wenn es bildungsferne Familienhintergründe sind aus anderen Kulturkreisen, dann wissen wir nicht, mit wem wir es zu tun haben. Und jetzt haben wir in den ersten Semestern so viele Menschen angemeldet aus anderen Kulturkreisen, von denen wir spüren, dass die Bildungsnähe nicht da ist und wir sind ratlos. Aber diese Ratlosigkeit ist irgendwie auch hausgemachtes Problem, oder wie sehen Sie das? Zum Beispiel, wenn wir diese Kinder seit 40 Jahren hier an unseren Schulen haben, immer noch nicht wissen, wie diese Familien, wie diese Kinder eigentlich lernen, worauf führen sie die Hintergründe dieser Unfähigkeit im Bildungssystem eigentlich? Das ist generell, ein österreichisches Gymnasium wurde einfach in Jahrgangsklassen unterrichtet, in homogenen Klassen. Ja. Diese Differenzierung ist von vornherein nicht vorhanden, auch bei österreichischen Schülern. Also man hat immer ein großes Glück als Lehrer, wenn die Leute halbwegs alle gleich gut sind. Wir lernen erst jetzt zu differenzieren. Dass die Menschen anders lernen. Genau. Und daher lernen wir auch erst jetzt überhaupt zu bemerken, dass wir in den ersten Semestern eben auch von der Kultur unterschiedliche Menschen haben. Ja. Ein Beispiel, und ich habe mit einer Kollegin gestern gesprochen, sie sagt Literatur, Deutsch im ersten Semester, sie unterrichtet Werther, die Leiden des jungen Werther, Goethe, und es geht um das Thema Selbstmord. Einige Menschen stehen auf und verlassen den Raum, weil dieses Thema nicht diskutiert werden kann. Islamischen Religionsherkunft. Ja. Anderes Mit welcher Begründung? Dass diese Diskussion nicht geführt werden kann, das ist, das darf man nicht, also sie verweigern die Diskussion. Aus einer religiösen Position heraus oder aus persönlicher Betroffenheit? Aus einer religiösen Position, mit einem Verweis auf eine religiöse Position, dass man darüber nicht sprechen darf. Oder zum Beispiel das Thema Verfluchen. Es ein anderes literarisches Werk, von dem mir gestern meine Kollegin erzählt hat im ersten Semester, dass das Konzept des Verfluchens nicht diskutierbar ist. Wenn darüber gesprochen wird, stehen einige Menschen auf und verlassen den Raum. Und jetzt haben wir einen Konflikt. Das ist neu für mich, aber ich kann das theologisch sehr gut verstehen. Inwiefern? Weil man einfach in der klassischen Lehre bestimmte Themen oder Rede über bestimmte Themen wieder theologisch verboten hat. Zum Beispiel aus der Geschichte wissen wir, Prophet selbst wurde über Gottesbestimmung gefragt. Warum determiniert Gott bestimmte Sachen? Was ist unsere Rolle vor Gott? Prophet hat gesagt, bitte diese Frage nicht stellen, weil ich ja auch nicht weiß. Oder über Seele wurde der Prophet gefragt, er hat gemeint, ich weiß auch nicht. Und daraus ist eine Theologie entstanden, dass man bestimmte Fragen in der islamischen Lehre nicht stellen darf. Das ist auch unser Problem, nicht nur an den öffentlichen Schulen, überhaupt in der islamischen Theologie haben wir eine Situation, die uns verhindert, diese Theologie zu erneuern, weil wir bestimmte Fragen nicht stellen dürfen. Ja. Wenn sie bestimmte Fragen nicht stellen dürfen, dann haben sie auch keine geistige Entwicklung überhaupt. Und davon sind die Menschen sicherlich mehr betroffen als Familien, die natürlich nicht aus diesen bildungsfernen Schichten kommen. In diesem Fall Menschen aus der Türkei oder aus anderen arabischen Ländern sind Menschen, die natürlich nicht mit diesem Bildungsniveau nach Österreich kommen. Ja, ja. Und sie können natürlich diese, wenn man so will, diese Lebensverhältnisse leider nicht so einfach ändern. Sie bleiben immer in diesem Kreis drin. Sie können die Lebenssituation ihrer Eltern nicht brechen. Da bleiben sie leider in diesem Kreis geschlossen. Das ist wirklich für uns, vor allem in meinem Fach, in der islamischen Theologie, auch in der islamischen Religionspädagogik, eine große Herausforderung, wie wir eine bestimmte Theologie durch Fragen, durch eine neue Lebensphilosophie stellen dürfen. Gott, ich will mehr wissen, was im Buch steht. Vor dieser Herausforderung stehen wir. Das ist nicht nur Problem der Kinder, das sind auch Problem der großen Gelehrten, die wir als Gelehrten konsumieren, aber bestimmte Fragen stellen dürfen. Ich bin ein Optimist und denke mir, dass die Smartphones mit Facebook zum Beispiel, die erlauben mir eine Interaktion. Gefällt mir, kann man klicken. Dass diese Art zu denken, dass man teilhaben kann an einem Austausch mit gefällt mir, sehr viel bewirkt. Wissen Sie, das ist eine. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen religiösen, theologischen Zwang, dass man beim Klicken extrem vorsichtig sein muss, weil man mit seelischen Konsequenzen dann rechnet. Aha. Wirklich ist es sehr entscheidend, dass man sie von diesem Zwang der theologischen Gewalt befreit und sagt, Mensch, deine Fragen sind genauso wichtig wie bei den Menschen im 7. Jahrhundert. Es kann nicht sein, dass Gott jede Menge Fragen im 7. Jahrhundert zulässt, aber in einem 20. Jahrhundert sagt, nein, ich will nicht mehr von euch hören oder nicht wissen. So einen Gott will ich nicht. Aber ich will einen Gott, der meine Fragen ernst nimmt. Und ich erhebe sogar diesen Anspruch, dass er mir auch eine Antwort gibt, wenn wir von einer lebendigen Kommunikation sprechen. Ein Gott, der nur spricht und ich zuhören muss, dann kann aus dieser Kommunikation keine gesunde Persönlichkeit entstehen, weil mich diese Kommunikation versklavt eigentlich. Diese Sklaverei kann nicht einfach dem Sinn des Islam entsprechen. Aus diesem Grund müssen wir einfach die jungen Menschen ermutigen, ihre Fragen, auch wenn sie manchmal absurd sind, zu stellen. Ja, aber jetzt Literatur. Worüber schreibt Literatur? Literatur schreibt über die Dinge, die gewaltig sind. Selbstmord, Liebe, Verzweiflung, Sexualität. Ja. Wenn viele dieser Fragen nicht gestellt werden dürfen, kann ich keine Literatur unterrichten. Ja. Was müssen wir tun? Wissen Sie, wenn Sie den Koran lesen, ich würde mal sagen, ein Drittel des Korans besteht aus Sexualität. Prophet hat Probleme mit seiner Frau, lesen wir im Koran, wie man mit seiner Frau im Bett umgehen kann, lesen wir im Koran, wie man einfach mit Sklavinnen umgehen kann und, und. Das heißt, dass der Koran diese Sexualität extrem ernst nimmt, wenn wir mit den Antworten nicht immer einverstanden sind, aber das ist ein Thema für das Buch. Mhm. Aber nach dem Ableben des Propheten Mohammed haben die Muslime eine Tradition entwickelt, dass man den Koran nicht direkt ansprechen kann, weil die Theologie eigentlich die eigentliche Religion ersetzt hat. Das heißt, dass man eigentlich den Zugang zum Koran nicht so einfach finden kann. Da gibt es Männer dazwischen, die das auslegen. Die Männer, nur Männer in der Tat, Sie haben vollkommen recht, da ist kaum einzige Frau. Vor allem diese Theologie hat auch wiederum eine Theologie entwickelt, warum man den Koran nicht selbstständig lesen und verstehen kann. Mhm. Zum Beispiel haben wir in der islamischen Theologie so eine Rechtauffassung, dass diejenigen, die den Koran interpretieren möchten, müssen mindestens 15 Fächer studieren. Mhm. Das heißt, wenn sie ab 20 mit Studium anfangen, 15 mal 4, vielleicht 5, das macht 75 Jahre. Das heißt, dass sie erst ab 90 den Koran interpretieren können. Mhm, dann in der Regel stirbt man auch, wenn man sagt, ab 90 werde ich einfach den Koran interpretieren. Bis 90. So viel Zeit. Wissen Sie, das heißt, dass man einfach den Koran für die Muslimen einfach nicht zugänglich gemacht, sogar den Zugang mit einer künstlichen Theologie extrem erschwert. Mhm. Sonst, Sie können zum Beispiel in Wien viele Menschen fragen, glauben Sie am Koran? Der wird sagen, ja. Aber wenn Sie die weiterfragen, ob Sie den Koran in Ihrer Muttersprache gelesen und verstanden haben, vielleicht höchstens 1-2% mhm. von Menschen, die den Inhalt kennen. Das heißt, dass wir eine fertige Theologie von diesen Männern als Religion inhalieren, mhm. die wir noch nicht mal hinterfragen können. Da beobachten wir in der Praxis, dass wir dementsprechend auch mit der Religion umgehen. Das heißt, dass es eine beängstigte Beziehung zum Koran, zu Gott auch. Mhm. Ein Gott, der bestimmte Fragen nicht zulässt, ein Gott, der mich nur zu einer bestimmten Gehorsamkeit verpflichtet mhm. und dann mich wiederum mit Sanktionen bedroht. Wenn du das nicht machst, dann musst du mit gewaltigen Sanktionen rechnen. Daraus entsteht eine Angstreligiosität, die unter anderem auch einen Grund für die wachsende Radikalität ist, mhm. weil man Warum? Sich aus dieser Angst irgendwie befreien möchte. Mhm. Das ist unter anderem ein Grund, mhm. weil sehr viele junge Menschen, die im Namen Gottes irgendwo töten, wollen sich auch von diesem Zwang endlich sich befreien, dass Gott vielleicht mit einem endgültig zufrieden ist. Die Hintergründe sind vielfältig, aber in diesem Bereich sollen wir auch die Hintergründe suchen, was diese Schwarzpädagogik haben wir, aber in diesem Fall wollte ich mal auch von dieser Theologie sprechen, wie weit diese Theologie unter anderem einen Grund für die wachsende Gewalt unter bestimmten jungen Menschen in unserer Gesellschaft ist. Sicherlich können wir Gewalt nicht nur auf diese Theologie reduzieren, aber die Rolle der Theologie in dieser wachsenden Gewalt können wir auch nicht ignorieren. Wir müssen in diesem Bereich bestimmte Fragen, eine kritische Reflexion zulassen, sonst werden wir, glaube ich, diese Gewalt nicht definieren, warum in Europa wir so viele junge Menschen haben, nach einer demokratischen Erziehung einfach in einer Gesellschaft, in der nur Gewalt herrscht, ihre Rettung, ihre Erlösung suchen. Das ist für mich eine entscheidende Fragestellung, die nicht nur Muslime, sondern die Gesamtgesellschaft beschäftigen sollte, warum wir diese jungen Leute für Frieden, für die Demokratie nicht begeistern können, wie diese Gewalttäter für ihre Gewalt dieser jungen Menschen begeistern können. Aber jetzt haben wir ja in diesen ersten Semestern Menschen, die diese Demokratie noch nicht erlebt haben, weil sie geflüchtet sind aus diesen Wahnsinnssystemen. Das heißt, hier haben wir ja eine Schnittstelle, wo wir potenziell diese jungen Menschen erreichen können. Mhm. Wir konfrontieren sie aber mit einer Literatur, die an ihre Angst appelliert, aufzustehen und die Diskussion nicht zuzulassen, weil sie ansonsten bestraft werden. Mhm. Das ist aber schon ein Problem. Das denke ich mir auch. Aus diesem Grund muss die Schule natürlich nicht nur die Lehrpläne, sondern auch die Situation der Schülerinnen berücksichtigen. Wenn man die Verhältnisse in diesem Kontext nicht berücksichtigt, dann können wir natürlich unsere Ziele nicht erreichen. Mhm. Wenn ich in einem Klassenraum, der mehr syrischen Flüchtlingen besteht, da muss ich schauen, welches Thema diese Kinder anspricht. Mhm. Wenn ich gleich mit diesen Kindern natürlich damit anfange, Selbstmord oder Verfluchung, dann haben diese Kinder andere Assoziationen. Wenn ein Kind durch einen Selbstmordanschlag seine Mutter, Vater, Eltern verloren hat, mit diesem Kind gleich über Selbstmord zu sprechen, glaube ich nicht, dass es passendes Thema ist. Was wären passende Themen? Dass man einfach... Wissen Sie, es ist immer schön, wenn wir die Schönheiten unserer Gesellschaft, unserer Demokratie präsentieren können, diese Solidarität, dass man einfach Gleichheit hat, dass man einfach konkrete Beispiele zeigt, dass man auch einen Präsidenten in dieser Gesellschaft kritisieren kann. Zum Beispiel wäre es faszinierend für solche Kinder, wenn man einige Zeitungsberichte präsentiert, die einfach die Menschen zeigen, die zum Beispiel Präsident Fischer kritisieren oder Bundeskanzler kritisieren oder einige Kinder, die ihre eigenen Lehrerinnen in einem Klassenraum kritisieren. Solche Ideen begeistern die Kinder. Mensch, kann man sowas machen? Dadurch können wir auch ein Stück die Kinder von dieser Angst befreien. Mensch, du darfst deine Fragen stellen. Wir wissen nicht, ob alle Fragen beantworten können, aber du kannst. Mhm. Du musst sogar diese Fragen stellen, dass man dadurch die Kinder von dieser Angst befreit. Mhm. Und wenn die Kinder irgendwie vor einem Präsident ihre Fragen stellen dürfen, dann wird nächster Schritt sein, dass man auch vor Gott einige Fragen stellen kann. Und sogar Gott in Frage stellen kann. Und dazwischen ist noch die Familie, die sehr viel präsenter ist als vielleicht ein abstrakter Gott, dass man dem Vater Fragen stellen kann, der Mutter. Natürlich, dass man einfach sagt, Mensch, ich war in Innsbruck, dort habe ich meinen Kollegen besucht, wir waren beim Abendessen, Oma war mit dabei. Oma hat gesagt, sie ist 74, sie hat gemeint, ich habe Angst, wenn ich sterbe, weil man in der islamischen Tradition erzählt, wenn man im Grab ist, dann kommen die Engel, dann werden wir befragt, wer ist Gott, wer ist Prophet Mohammed. Vor dieser Fragestellung habe ich Angst. Editha ist 10 Jahre alt, Editha sagte, Oma, sowas kann man sowieso nicht belegen. Das ist einfach, wissen Sie, das ist einfach, wenn ein junges Mädchen sowas sagen kann, Oma, was du sagst, ist nicht belegbar. Mhm. Das ist eine geistige Entwicklung. Mhm. Die Oma käme auf diese Idee überhaupt nicht, dass man bestimmte theologische Inhalte in Frage stellt. Oma, was du erzählst, ist nicht belegbar. Wovon redest du eigentlich? Mhm. Das heißt, dass man im Prozess einiges erreichen kann, dass die Kinder nicht unbedingt religiöse Einstellungen, Haltungen ihrer Eltern übernehmen müssen. Zehnjährige sagt, Oma, deine Theologie ist nicht belegbar. Das ist unglaubliche Entwicklung eigentlich. Darauf kann das Bildungssystem stolz sein. Mhm. Ein zehnjähriges Kind sagt, das ist nicht belegbar. Unabhängig davon, nur diese Frage, kannst du mal das belegen? Das ist die Revolution eigentlich. Was hat dazu geführt, dass das Kind so eine Frage stellt? Das ist wichtig, ist, natürlich sind Eltern, die einfach in der Familie solche Fragen zulassen. Wichtiger finde ich auch bei vielen, sag ich mal, Familien mit Migrationshintergrund, das Bildungssystem, die Kinder einfach ermutigt, in einer pluralen, freien Gesellschaft Fragen zu stellen. Ohne vielleicht auch noch die Antworten schnell zu kennen. Die Fragen sind ja meist das Interessante. Nee, Antworten können wir auch nicht immer geben. Ja. Aber auf jeden Fall Fragen ernst nehmen, darüber Gedanken zu machen. Und sich bemühen, bestimmte Fragen zu beantworten. Natürlich dürfen wir im Bildungssystem nicht so überheblich sein, dass wir einfach wie eine Antwortmaschine agieren. Das sind wir nicht. Das sind bestimmte Fragen, die die Kinder selbst irgendwie beantworten sollten. Wir haben ja die interessante Situation dann bei der Matura, dass wir auch, dass jemand in islamischer Religion maturiert, mündlich, gefragt wird, wie ist die Welt entstanden? Ja, sie wurde auf, wie es im Koran steht oder in einem Buch steht, erschaffen. Und dann eben gefragt wird, warum weiß man das? Ja, weil es im Buch steht. Und dieselbe Person maturiert dann in Biologie und wird gefragt, wie ist die Welt entstanden und gibt eine völlig andere Antwort, nämlich die naturwissenschaftliche, mit einem kurzen Blick auf den islamischen Religionsprofessor, dass der jetzt nicht zuhört. Und es diese Leute auch wirklich schaffen, beide Erwartungen der Prüfung zu bedienen. Mhm. Und das ist ja auch ein Gewinn, denke ich, in zwei Zungen reden zu können. Ob das ein Gewinn ist, weiß ich nicht. Unter diesen Umständen natürlich müssen wir auch in unserer Theologie, die wir als Religion wahrnehmen, bestimmte Fragen wieder zulassen, ob diese religiöse Position in der Gegenwart so weiter zu vertreten ist. Mhm. Religion entspricht unserer geistigen Reife. Wenn wir geistig wachsen, dann müssen wir andere Fragen stellen und die Entstehung der Welt vielleicht anderes formulieren. Wenn wir natürlich die Entstehung der Welt wie mit einem Geist vom 7. Jahrhundert beantworten, dann wird diese Religion eigentlich die Sprache der Muslime in unserem Fall nicht verstehen. Aber so museal kann man es ja beantworten. Im Museum, da glaubt man ja auch nicht, alles ist echt. Oder bei uns jetzt am Land, die Blasmusikkapellen, die halt irgendeine alte Tradition aufrechterhalten, da weiß man auch, dass das nicht mehr echt ist. Ja. Also so ein Abstand. Wenn man das so verstehen kann, ist in Ordnung. Aber wenn ein Bildungssystem Widersprüche produziert, die einem in einer bestimmten Gesellschaft das Zusammenleben erschwert, dann ist diese Situation nicht angenehm. Ja, ja. Das ist auch ein Problem für viele muslimische Kinder, dass sie in einer Gesellschaft leben, aber aus einer anderen Gesellschaft träumen. Ja. Das heißt, dass man einfach nie hier heimisch sein kann. Mhm. Wir haben viele junge Menschen gefragt, warum sie sich einfach für IS in Syrien interessieren, weil IS denen eine ideale Gesellschaft verspricht, die in der Tat eine Illusion ist. Mhm. Aber diese Sehnsucht danach, weil man immer wieder hört, es gibt eine ideale Gesellschaft, in der alles perfekt ist, daher haben wir im Bildungssystem auch die Aufgabe, unter anderem durch den islamischen Religionsunterricht, diese Widersprüche zu klären. Zu klären oder darzustellen, weil sie sind ja nicht lösbar, diese Widersprüche. Kann man lösen, wissen Sie, im Endeffekt denke ich mir, eine Religion ist eine Sache der Interpretation. Wir reden im Namen Gottes, aber Gott redet nicht persönlich. Ja, das sagen Sie so. Das sehen andere Leute anders. Und wenn ich an meine, sag ich jetzt mal, Vorfahren denke, die haben das auch anders gesehen, also in der katholischen Religion. Das ist möglich, dass einige anderen, zum Beispiel in vielen islamischen Ländern, vielleicht in bestimmten Vereinen hier auch, aber wenn wir den Islam europäisch prägen wollen, da müssen wir auch weitere Fragen zulassen, dass man die Religion etwas anderes verstehen kann, auf vielleicht einer Aufklärungstradition heraus, dass wir die Religion anders betrachten, dass man einfach eigene Religiosität selbstständig in einer Mündigkeit definieren kann. Ich verstehe Gott so. Das ist eine persönliche Beziehung, dass man den Koran nicht als eine wissenschaftliche Dokumentation wahrnimmt. Aber da gibt es ja Menschen in der ganzen Welt, die das so tun. Warum hört man von denen so wenig? Warum sind die anderen Stimmen so laut, die genau das Gegenteil? Oder ist das nur eine Transportation in den Medien? Medien nimmt bestimmte Stimmen mit, so zum Beispiel, wir haben jetzt diese Sydney-Geschichte. Mhm. Man merkt, welche Inhalte Medien verbreitet. Das sind nicht sachliche Berichterstattungen, sondern vielmehr, was kommt gut an, wie wir einfach bestimmte Vorurteile besser bedienen können und. Wenn ich als Geiselnehmer das islamische Glaubensbekenntnis beim Fenster raushänge, ist das natürlich schlechte Presse. Ich meine, sicherlich auf der anderen Seite suchen die Journalisten auch etwas, was nicht gewöhnlich ist. Wenn ein Journalist jeden Tag davon berichtet, Flugzeuge haben gut gelandet, das wird langweilig. Ja, ja. Irgendwie ist interessant, wann eine Maschine abstürzt. Ne? Ja, ja, aber wir können nicht sagen, die berichten nur davon, wenn eine Maschine abstürzt, aber Hunderttausende landen ganz normal, davon berichten die Zeitungen nicht. Das ist halt Medien, das ist halt so Berichterstattung, die wir so zur Kenntnis nehmen müssen. Deshalb kritisieren sehr viele Muslime, wir sind friedlich, aber keiner berichtet davon. Wir können nicht sagen, heute ständig Aisha war mit Thomas gut. Das ist halt normal, dass die Zeitungen darüber berichten, wenn irgendwann dieses Zusammenleben nicht funktioniert. So ist halt die Zeitung, so ist halt die Medien. Von daher müssen wir von Medien nicht erwarten, dass sie nicht nur über Gutes berichten. Das ist nicht möglich. Ich lege großen Wert darauf, dass wir in unserer Gesellschaft wirklich diese Widersprüche klären. Das bedeutet für mich auch ein Stück, auch ein Zeichen in Richtung der islamischen Länder, wie man die Religion irgendwie europäisch prägen kann. Und was sind das für Widersprüche? Zum Beispiel, Sie haben ein Beispiel gegeben, zum Beispiel diese Entstehung der Erde oder die Rolle der Menschen. Und vor allem für die Muslime entscheidend die Gesetze oder Inhalte des Koran, die wir als Gesetz wahrnehmen, Strafmaßnahmen und Ehebeziehungen und. Diese Fragen müssen wir in unserer Gesellschaft natürlich kritisch hinterfragen. Was ist die Kontextualität des Korans? Wie können wir das Buch im Kontext verstehen, bevor wir in der Gegenwart diese Inhalte deuten? Diese differenzierte Betrachtung der heiligen Bücher ist sehr entscheidend. Dass man sagt, dass ich den Koran aus meiner eigenen Tradition, wo hier in Europa, verstehen möchte. Mhm. Aber wenn ich die Verständnisse der vorangehenden Völker übernehme, mit einem Geist vom 7. Jahrhundert den Koran betrachte, ich gebe mal ein Beispiel, das ist immer gut für Lehrerinnen. Prophet Mohammed hatte einige Fragen, weil Koran durch eine Kommunikation entstanden. Die Fragen der Menschen, Antwort Gottes. So glauben wir als Muslime. Man hat ihn gefragt, oh Prophet, es sind so viele Sterne im Himmel, was tun die eigentlich? Das war für ihn auch neu eigentlich, der wusste nicht, was die da oben tun. Und in der Tradition des Islam wird die Fragen durch Prophet Mohammed an Gott weitergeleitet. So ist dieses Offenbarungsverständnis. Dann kam die Offenbarung als Antwort, durch die Sterne werden die Dämonen gesteinigt. Mhm. Das kann man in diesem Kontext verstehen, aber wenn so heute junge Menschen einfach sagen, was machen die Sterne? Ja, da werden die Dämonen dadurch gesteinigt. In der Tradition der Samen in Skandinavien, früher sagte man Lappen, dort gibt es Nordlichter am Himmel. Mhm. Und die Kinder fragen die Eltern, woher kommt das Nordlicht? Und die Eltern sagen, das ist das Fuchsfeuer. Es gibt einen Fuchs, der über den Himmel zieht und mit seinem Schwanz dieses Feuer macht. Ja. Und aber damals kann ich den Koran in diesem Kontext verstehen, weil die Menschen in diesem Kontext große Angst vor Dämonen hatten. Und die hatten Angst vor diesem roten Feuer am Himmel. Genau. Und dann sagt zumindest die Offenbarung versucht, diese Angst wegzunehmen. Ah, verstehe, die Angst. Der Mekkaner damals. Ja, ja, ja. Habt ihr keine Angst? Wir beherrschen die Dämonen. Ja, ja, ja. Wie machen wir das? Durch diese Sternen halten wir sie unter Kontrolle. Das war für die Mekkaner damals eine Antwort. Die haben gesagt, diese Sterne schützen uns vor den Dämonen. Aber wenn ich diese Antwort jetzt im 21. Jahrhundert in ihrem Abendgymnasium einfach gebe, dann mache ich mich lächerlich. Weil die Kinder die Sterne, die Rolle der Sterne anders verstehen. Aus der Naturwissenschaft heraus, aus unseren empirischen Forschungen verstehen wir die Rolle der Sterne etwas anders. Aus diesem Grund denke ich mir, dass wir in der Lage sein sollten, die Widersprüche zwischen Koran und Naturwissenschaft nicht immer gänzlich zu verflachen, aber versuchen, die Widersprüche zu klären, dass man bestimmte Offenbarungsinhalte in einem Kontext versteht. Aber da muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, ich unterrichte Physik in den mittleren Semestern, wo also schon die Studierenden in der Lage sind, in Auseinandersetzung zu treten. Und da funktioniert es eigentlich ganz gut, weil man nämlich dann die Naturwissenschaft zeigen kann, dass es dort keine Beweise gibt. Ich kann meine naturwissenschaftlichen Hypothesen nicht beweisen. Alle Schafe sind weiß, kann ich nicht beweisen, weil ich nicht in jede Ecke des Weltraums hinkomme. Mhm. Und wenn ich das in aller Ruhe mit den Leuten bespreche, dann spürt man, wie ein Stein von den Herzen fällt, weil dieser Anspruch der naturwissenschaftlichen Beweisbarkeit und dieses Regime, dass das alles richtig ist, wegfällt. Und jetzt können die Leute anfangen, an die Naturwissenschaft auch zu glauben oder ihr zu vertrauen. Ja, wissen Sie, Sie haben vollkommen recht. Ich kann nicht beweisen, ob Prophet Mohammed wirklich mit Gott in einer bestimmten Form kommuniziert hat. Das ist nicht belegbar. Daran glauben wir. Ja, ja. Dass er in einer Höhle war, der Erzengel Gabriel kam, ihm sagte, lies. Der sagte, ich konnte nicht lesen und dann sagte er, trotzdem versucht zu lesen und. Das nehme ich zur Kenntnis, glaube ich daran, dass Prophet uns nicht betrogen hat. Wissenschaftlich kann ich das in Frage stellen, Leute, das waren seine Träume. Aber wir Muslime glauben, wir vertrauen ihm, dass er uns nicht betrogen hat. So ist der Glaube. Da hört Wissenschaft sicherlich auf, dass Wissenschaft darüber uns wirklich keine Informationen geben kann, ob Prophet Mohammed wirklich Erzengel Gabriel gesehen und mit ihm gesprochen hat. Das heißt ja Wissen und nicht Glauben. Das heißt ja Glaubenschaft. Das wissen wir nicht. Wir glauben daran. Genau. Dieser Glaube schadet uns auch nicht. Nein. Das ist irgendwie, dass er dort war. Aber wenn ein Glaubensinhalt uns schadet, dass wir uns nicht weiter geistig entwickeln können, da müssen wir uns auseinandersetzen, ob Glaube uns bereichert oder ob Glaube ein normales Leben unmöglich macht, dass die Kinder ständig mit diesen Widersprüchen leben müssen. Religion hat unter anderem auch die Aufgabe, die Kinder in der Gesellschaft zu entlasten, dass man an dieser Religion gewisse Freude empfindet. Sagt, Mensch, es ist schön, dass ich mal heute einfach mein Bittgebet aussprechen kann. Es ist schön, dass ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringe. Das sind schöne Sachen in der Religion. Aber in einer Religion ständig die Kinder irgendwie überlastet, Widersprüche produziert, Gewalt verherrlicht und. Dann ist diese Religion irgendwann mal unerträglich. Ich frage mich ja, es gibt so verschiedene Bereiche der Religion. Einer ist auf jeden Fall dieser persönliche Glaube an einen Gott, der auch verbunden ist mit einem Gottesdienst. Man tut etwas, um diesen Gott zu huldigen oder zu Dankbarkeit. Was auch immer, aber es ist ein Dialog im Wesentlichen. Es ist eine Ich- und Gott-Situation. Ja. Das ist eine Sache der Religion. Die zweite Sache, finde ich, ist diese ethische Komponente, dass es das Zusammenleben von Menschen in eine gut erträgliche Bedingung bringt. Also die ethische Frage. Die dritte Sache finde ich hochinteressant, dass ich glaube, dass die Religion auch die Rolle einer Gesundheitspolizei hatte, weil früher werden die Leute einfach gestorben, wenn sie sich, mit Tieren gepaart hätten oder sexuell jeder mit jedem, weil einfach übertragbare Krankheiten, das wusste man noch nicht. Ja. Das heißt, Religion hat irgendwie so eine evolutionär stützende Komponente für ein System. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich alle drei Zutaten von einer Religion, aber da ist mir noch eine vierte eingefallen, es ist dieser missionarische Anteil, dieser Machtanspruch, dass eine Religion, und da wird wahrscheinlich keine auszunehmen sein, doch immer versucht, die Menschen zu binden. Also man kann nur als Buddhist, glaube ich, ganz leicht austreten, indem man die geistigen Übungen nicht mehr macht und schon ist man nicht mehr Buddhist. Und fällt Ihnen noch eine andere Rolle für Religion ein oder haben wir es da? Ich definiere die Religion noch einfacher. Ich sage es immer, die Religion, zumindest der Islam, hat für uns drei Säulen. Mehr nicht. Okay. Das erste, Glaube an einen Gott. Das ist Tauhid. Das ist Gottes Existenz. Er nimmt uns wahr, wir nehmen ihn wahr, dass wir ständig uns in einer Kommunikation befinden. Zweite ist einfach die Gerechtigkeit. Das heißt, dritte ist die Verantwortung, mehr nicht. Rest ist eine persönliche Beziehung. Das heißt, dass ich einfach seine Einheit wahrnehme und durch meine Gottesdienste diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringe. Das ist persönliche. Zweite ist sehr entscheidend, Gerechtigkeit. Das heißt, dass ich mir den anderen Menschen genau das wünsche, was ich mir selbst wünsche. Das ist die Gerechtigkeit. Sei gerecht. In x Stellen vom Koran werden die Menschen darauf hingewiesen, unabhängig von Religion, Rasse, Ethnien, einfach gerecht ist. Dritte, Verantwortung vor Gott und vor Menschen. Egal was ich tue, irgendwann werde ich das verantworten. Deshalb beschreibt Mohammed Asad, den ich sehr schätze, in seiner Koranübersetzung, Religiosität, sagt er, ist eine Gewissheit. Das heißt, egal was ich tue, kann ich mit meinem Gewissen verantworten. Das ist die Religion. Rest ist Details eigentlich. Ob ich Pilgerfahrt mache, im Ramadan faste, das sind technische Übungen. Ja, aber machtvolle technische Übungen, wo viel Geld auch dabei ist. Ja, deshalb, das ist wirklich persönlich. Wie ich damit umgehe, das ist auch meine eigene Entscheidung, aber diese Gerechtigkeit und Verantwortung, entscheidende, tragende Säulen des Islam eigentlich. Sei gerecht, wie du dir selbst diese Gerechtigkeit wünschst, trage Verantwortung, was du tust. Wenn du in diesem Rahmen bleibst, dann bist du ein guter, weil ich jetzt für den Islam spreche, Muslim. Warum ist eigentlich so viel von Mohammed die Rede und eigentlich so wenig von Gott? Die Muslime sollten eigentlich das vermeiden, weil Koran die Stellung von Jesus als Sohn Gottes kritisiert, der sagt, bitte macht aus Mohammed nicht wie ein Jesus. Weil Mohammed ist ein Mensch, der ist nur Sprachrohr Gottes, mehr nicht. Der ist einer, der diese Botschaft weitergibt. Aber in vielen Traditionen haben die Muslime aus Prophet einen nächsten Gott gemacht. von dem, was wir den Islam als Sunna bezeichnen. Das heißt, dass wir sehr viele Grundlagen des Islam aus dieser Sunna ableiten, weniger vom Koran. Sunna ist mehr oder weniger eine Dokumentation des Lebens des Propheten so 200 Jahre nach seinem Ableben. Das heißt, es ist eine wissenschaftliche Dokumentation, wenn Sie so wollen, Bericht über Mohammed. Aus diesem Bericht haben wir eine Religion gemacht. Zum Beispiel dieser ganze Theater mit Steinigung der Menschen finden Sie im Koran gar nicht. Die Leute leiten das aus den Aussagen des Propheten, die ich sehr riskant finde. Oder wenn Sie diese Werke lesen, die über Prophet Mohammed berichten, da finden Sie Mord, Tod, Steinigung, Verbrennung, Folter, alles drin. Aber wenn Sie alles mit dem Koran vergleichen, dann sind jede Menge Widersprüche. Hm. Aus diesem Grund habe ich auch in der Theologie, was ich vertrete, dass sehr viele Menschen aus ihren Herrschaftsansprüchen heraus ein Prophet erfunden, der den Prophet, den wir aus dem Koran kennen, nicht entspricht. Mhm. Das ist das Problem. Aus diesem Grund Ihre Frage, warum diesen Prophet, den wir aus diesen Büchern kennen, ist eine Erfindung. Nicht Prophet des Islam, Prophet der herrschenden Mächte, den man für bestimmte politische Zwecke instrumentalisiert hat. Mhm. Wissen Sie, was war die erste Debatte der Muslime in der Theologie? Erste Debatte war, ob was bestimmt Gott, was ist meine Freiheit vor Gott? Die nach dem Ableben des Propheten erste Kalifat war Kalifat der Amoriten in Damaskus. Die haben wirklich sehr viele Menschen getötet. Die haben gesagt, was sollen wir tun? Das ist Wille Gottes. Mhm. Wir sind nur Werkzeug, wir funktionieren wie eine Maschine. Eigentlich, wir töten nicht, Gott tötet durch uns. Mhm. Das war eine Theologie. Viele Menschen haben gesagt, Mensch, man kann sie nicht kritisieren, was sollen sie machen? Gott will es, die töten. Dann ist eine Theologie entstanden, nein, der Mensch ist frei. Mhm. Das heißt, dass wir seit dem 8. Jahrhundert mit dieser Frage zu tun haben, wo stehst du als Mensch in deiner Religion? Und aber auch immer wieder diese Fragen des Ungläubigen, der Ungläubige. Ich meine, man kann doch niemanden anschaffen zu glauben. Also ich glaube ja auch nur das, was ich glauben kann. Eigentlich glaube ich, das ist ein falsches Verständnis. Bestimmte Menschen, die in unserem Beispiel den Islam ablehnen, muss man nicht sofort sagen, der glaubt nicht daran, sondern dieser Mensch lehnt meine Zuschreibung ab. Der sagt, wie du den Gott definierst, lehne ich ab. Das ist nicht, auch die Atheisten eigentlich, was sie tun, sie lehnen bestimmte Zuschreibungen in den Religionen, was Gott betrifft, ab. Mhm. Die sagen, die Beschreibung der Christen absurd oder was soll dieser Sohn, Gott, Heiliger Geist. Und die sagen, dieser Mohammed, der durch Gott irgendwie Erzengel, diese Sache für uns unverständlich, die kann ich verstehen. Aber dass wir unsere eigenen Zuschreibungen als absolute Wahrheit betrachten, ist absurd. Mhm. Die Wahrheit ist zwar meine Wahrheit, aber ich kann meine Wahrheit nicht als absolute Wahrheit vorschreiben. Das ist die Wahrheit. Da gibt es ja die Idee, dass es vier Wahrheiten gibt. Deine Wahrheit, meine Wahrheit, die Wahrheit, die in den Büchern steht und wie es wirklich war. Ja, das ist... Aber eins ist sicher, alle Muslime sind darüber einig, dass wir rational Gott nicht verstehen können. Das heißt, dass wir Gott mit Vernunft nicht erfassen können. Das ist nicht möglich. Es steht auch im Koran, wenn die Meere Tinte wäre, alle Bäume Stifte, könnte ihr die Eigenschaften Gottes nicht beschreiben. Das heißt, dass wir Gott rational nicht erfassen können. Was tun wir dann? Zuschreibungen, wie wir uns Gott halt vorstellen. Das ist die Theologie, nichts anderes eigentlich. Gott, ich weiß eigentlich nicht, wer du bist, aber ich bilde mir ein, dass du das bist. Gott hat nichts dagegen, du kannst fantasieren, er lässt das zu, aber wenn du deine Zuschreibungen als absolute Wahrheit einfach präsentierst, dann hast du mit diesem Gott deine Probleme. Das ist nicht der Gott, weil wir ihn nicht beschreiben können. Was ist Gott eigentlich? Wir wissen nicht, wir können auch nicht erfassen. Ich weiß auch nicht, ich habe jede Menge darüber studiert, aber ich weiß nicht, wer der ist. Ich habe nur meine Vorstellungen, meine Sprache, die mir ermöglichen, ihn einigermaßen mir vorzustellen, aber mehr nicht. Ich kann meine Vorstellungen noch nicht mal den anderen als Gott vorstellen, das geht nicht. Ja, und die kommunikativen Fertigkeiten der Auseinandersetzung sind dann das eigentlich Interessante, wenn dann Menschen darüber sich unterhalten. Mein Kind hat eine andere Vorstellung, meine Frau anders. Vielleicht werde ich, wenn ich lebe, in 10 Jahren anderes einfach mir das Gott vorstellen. Es ist auch schön so, dass die Menschen in vielen anderen Religionen Gott anders definieren. Das ist vielleicht auch Wille Gottes, dass man ihn in dieser Vielfalt wahrnimmt und ein Stück auch daran glaubt. Das ist nicht Verkehr eigentlich. Aber wenn wir diese Vorstellung, diese Glaube als Absolutheit vorschreiben, sogar die Menschen durch unsere Mission dazu zwingen, dann ist diese Religion tödlich. Die alles gefährdet, weil man im Namen Gottes ohne Gewissen töten kann. Ein Mörder hat irgendwann vielleicht Gewissenskonflikte, warum habe ich getötet, aber wenn ein Mensch mit dieser Überzeugung im Namen Gottes tötet, dann hat er überhaupt keine Gewissenskonflikte, sogar tötet er in der Erwartung, dass Gott ihn für diese Mordtaten belohnt. Das ist heftige Gefahr. Und jetzt, um diesen Kreis zu schließen mit meiner ersten Frage aus unserer Schule, dass im ersten Semester in Literatur Jugendliche Probleme haben, wenn bestimmte Themen wie Selbstmord, Sexualität, Verfluchen diskutiert werden. Diese Angst, die damit verbunden ist, das nehme ich aus unserem Gespräch jetzt als erstes mit und dass es vielleicht ganz günstig wäre, einfachere Themen zu finden, aber wo durchaus Kritik an bestehenden Systemen auch geübt wird. Eine auf der anderen Seite, was ich mir immer wünsche in einer multikulturellen, multireligiösen Gesellschaft, dass unsere Lehrerinnen auch Literatur aus anderen Kulturkreisen auch im Unterricht berücksichtigt. Mhm. Zum Beispiel, dass man aus persischen Kulturraum, aus türkischen Kulturraum, einige, zum Beispiel Poesie oder, mein Gott, das sind bestimmte Werke, die man als Bereicherung versucht zu integrieren. Mhm. Das kann uns dabei helfen, dass viele Migranten sich hier heimischer fühlen. Mensch, wir sind da. Wir werden mit unserer Kultur wahrgenommen. Warum sollte man nicht im Deutschunterricht etwas von Rumi zum Beispiel lesen? Warum noch nicht mal aus dem Koran ein paar Passagen im Deutschunterricht? Warum nicht? Das kann uns nur bereichern. Auch von der Bibel zum Beispiel, dass man sagt, das ist unsere Kultur halt, das ist unsere Kulturerbe. Dass man einfach sagt, Mensch, ich nehme mal aus Omar Khayyam aus Libanon auch einer etwas, nicht sein Buch, The Prophet. Nicht? Und hier auch die Augen zu öffnen, dass es hier eine Wirklichkeit gibt, die sich mittlerweile geändert hat, weil wir eben Menschen aus diesen Regionen auch bei uns haben. Ja. Das ist nicht nur das. Das heißt, ich würde mal diese Kultur nicht unbedingt türkisch oder arabisch oder österreichisch bezeichnen. Die Sprachen sind vielleicht unterschiedlich, aber Kernbotschaft ist in der Regel gleich. Wenn Sie Goethe lesen, aus gleichem Jahrhundert, Shirazi aus Persien, dann sehen sie diese gemeinsame Wurzeln. Wie lobend Goethe von Shirazi berichtet zum Beispiel. Man könnte sagen, Mensch, das sind die sehr gute Übersetzungen. Aha, Goethe ja, aber ein Stück Shirazi auch. 5 Tage machen wir Goethe, aber einen Tag nehmen wir Zeit für Shirazi. Das würde sicherlich die Identifikation der Kinder mit unserer Gesellschaft, vor allem mit unserem Bildungssystem vereinfachen. Wir haben ja schon es gut geschafft, also man kann auch in Türkisch am Abendgymnasium maturieren, das ist ganz gut. Ich merke als Physiklehrer, wenn ich ein paar Worte Türkisch spreche zum Beispiel mit den Studierenden, gehen Herzen auf. Ja. Auf einmal gibt es Kontakte. Also hier können wir sehr viel auch auf unserer Seite machen. Zum Beispiel auch türkische Kultur Yunus Emre. Die waren unsere Pluralisten eigentlich aus dem 11., 12. Jahrhundert. Wenn man durch sie einfach diese Menschen Pluralität in unserer Gesellschaft zu begründen versucht, hat das ganz, ganz andere Botschaft. Das heißt, dass man Kultur der anderen nicht minderwertig, sondern als Bereicherung wahrnehmen sollte. Das kann uns nur helfen. Und nicht die Defizite als entgegenhält, als Willkommensgruß, sondern die Möglichkeiten, die man mitbringt. Dass man auch Filme zeigt, Bilder zeigt, das würde unsere Schulen, glaube ich, nur bereichern. Herr Professor Aslan, ich habe jetzt die weiteren Fragen, die spare ich mir für ein anderes Mal. Wir werden uns das hoffentlich wiedersehen. Gerne, gerne. Aber Ihre Schule interessiert mich auch, weil diese Schule für junge Menschen, junge Muslime vor allem auch sehr interessant ist. Unbedingt. Vor allem für die junge Frauen. Ja. Da denke ich mir, dass man immer wieder darüber sprechen sollte. Vor allem auch sehr entscheidend ist dieser Erfahrungsaustausch. Was tun wir, wie die Schüler denn reagieren? Können wir natürlich alle Fragen nicht beantworten, zumindest gemeinsam darüber Gedanken machen. Mensch, warum ticken die Kinder so? Was könnten die Hintergründe sein? Wir fangen jetzt an, uns dafür auseinanderzusetzen und eben zu Ihnen jetzt in diesem Fall zu kommen, einfach diese Frage zu stellen. Ja. Was machen wir? Zum Beispiel gestern war hier eine Mutter. Sie hat gesagt, sie meint, radikalisiert sich, Mutter, du musst Kopftuch tragen, wir essen alles falsch, was wir tun ist falsch, du musst das und das machen. Und dadurch sind seine Leistungen sehr schlecht geworden an einer Schule hier in Wien. Habe ich gesagt, mit der Mutter reden wir, es ist auch schön, wenn wir auch mit der Schule darüber sprechen, wie wir einfach dieses Kind etwas anderes wahrnehmen, ihn nicht auf nur seine Leistungen reduzieren. Das Kind will ernst genommen werden, das Kind will wahrgenommen werden. Aber wenn die Schule dieses Kind nur wegen seiner Leistungen irgendwo aufgibt, wer soll dann diesen jungen Mensch aufnehmen? Ja, das ist ja bekannt, wer ihn aufnimmt. Ja. Und das ist ja das Furchtbare. Denke ich mir. Daher haben wir an den öffentlichen Schulen wirklich große Verantwortung, dass wir unsere Schülerinnen als Menschen mit ihren Sorgen, Hoffnungen, Fragen ernst nehmen. Sonst tun das die anderen. Resultate kennen wir ja. Das tut uns allen weh. Und wie viel Freude auch damit auch sofort erlebbar ist, wenn das gut funktioniert. Ja. Die Fragen, die ich noch habe. Welche Feste sollen wir an unserer Schule feiern? Gemeinsam nämlich. Und sollen wir einen Gebetsraum einrichten in unserer Schule? Aber das spare ich mir. Und das Dritte, ich würde mit Ihnen gerne über die Änderungen im Islamgesetz sprechen, weil Sie haben eine klare Aussage, dass zum Beispiel, wenn Finanzierungen aus dem Ausland nicht stattfinden können, der Islam in Österreich sich selbst heimischer machen muss und in Auseinandersetzung mit seiner lokalen Umgebung gehen muss, um sich auch zu finanzieren. Aber das sind alles Themen, die wir vielleicht machen. Bitte, wenn ich noch einmal kommen darf. Gerne. Sie sind herzlich hier eingeladen, weil wir von Ihnen auch viel lernen, was technisch betrifft. Das Podcasting, ja. Das müssen wir irgendwie auch für unsere wirklich Reden, für unsere Inhalte auch vielleicht in Anspruch nehmen. Es ist die Dialogform, wirklich. Also man kann miteinander reden auf gleicher Höhe und es ist nicht diese Interviewform, wo man ein Mikrofon... Das hat mir sehr gut gefallen. Herr Professor Aslan, vielen Dank. Gerne, gerne. Ich danke Ihnen. Vom Institut für Islamische Religionspädagogik und vom Institut für Islamische Studien. Genau. Vielen Herzlichen Dank. Dankeschön. Gerne.